haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Sprayer. In meinem Büro tanzten ein paar Mücken. Und das Telefon erholte sich von den anstrengenden Wochen, während denen ein Verrückter täglich mehrmals anrief und nach dem städtischen Taubenbeauftragten fragte. Er erklärte mir ungefragt, weshalb es in der Stadt immer mehr Tauben und immer weniger schöne Frauen gäbe. Eines Tages hörte der Spuk auf, wie er begonnen hatte, und seither klingelte es in meinem Büro nur noch selten. Einer dieser seltenen Anrufe führte mich an die Dussmannstraße. Es freut mich, Sie im Namen der Interessengemeinschaft Dussmannstraße engagieren zu dürfen. Noch bin ich ein freier Mensch und behalte mir vor, einen Auftrag abzulehnen, wenn er mir gegen den Strich geht. Strich ist ein gutes Stichwort. Was denn? Zieht es die Damen neuerdings in idyllische Quartierstraßen? Nein, gegen diese Damen, wie Sie sie nennen, hätten wir überhaupt nichts einzuwenden. Wir sind doch schließlich fortschrittlich. Wir sortieren den Müll nach 23 verschiedenen Kriterien und essen nur noch biologisch. Ich sortiere meinen Müll nur nach dem Kriterium Müll oder Nicht-Müll. Und ich esse, was auf den Tisch kommt, so wie ich es bei Muttern gelernt habe. Diese Straße ist wie ein kleines Dorf. Aber leider geht seit einiger Zeit ein Fremder nachts durch die Straßen. Und belästigt die Gartenzwerge. Er sprayt die Autos voll. Und ich soll ihm jetzt die Spraydosen wegnehmen? Nach welchen Kriterien werden eigentlich Spraydosen entsorgt? Sondermüll. Aber darum geht es nicht. Dieser Nägeli, Sie erinnern sich sicher, der hat sich wenigstens auf die Hauswände beschränkt. Unser Sprayer verunstaltet unsere schönen Autos, alle abgasarm und selbstverständlich ökologisch eingesetzt. Und ich soll den Künstler zur Strecke bringen. Er scheint sich hier im Quartier zu bewegen. Leider hat er Verbündete bei der Stadt. Beamte, die Sprayer schützen? Eine Frau, die sich Kunstexpertin nennt. Sie will verhindern, dass wir unsere Autos reinigen lassen. Sie hält die Sprayereien für große Kunst. Also die Frau ist doch nicht ganz dicht. Er erzählte mir, dass der Künstler meist nach Mitternacht zuschlug. Zu einer Zeit, da niemand mehr an dieser idyllischen Straße daran dachte, Müll zu trennen oder sich biologische Blähungen zu holen. Ich fuhr zurück in mein Büro und traf mich anschließend mit der Kunstexpertin, die gerade dabei war, eine Schmiererei in einem Tram zu begutachten. Die Schlichtheit ist frappant. Und dazu dieser Schwung. Das könnte Ausdruck einer fieberhaften Konzentration sein. Ach was, das ist eine Zufallsschmiererei. Das hat doch nichts mit Kunst zu tun. Vielleicht treffen wir uns in der Mitte und benennen das Kunstwerk mit dem Titel Fieberhafte Schmiererei im Tram Nummer 7. Sind Sie Laie? Um diese Zeit immer. Dann halten Sie sich bitte mit Ihren Ansichten zurück. Ach was, er hat recht. Hinter diesem gestalterischen Ausdruck steckt kein Künstler. Wer sind Sie überhaupt? Maloney ist mein Name. Ich bin im Namen kunstvoll verzierter Autos unterwegs. Die Kunstwerke an der Dussmannstraße? Mit denen ist dieses Werk natürlich nicht zu vergleichen. An der Dussmannstraße ist ein außergewöhnliches Talent am Werk. Ein Scharlatan, auf den die Kunstkritiker hereinfallen. Frau Verona ist meine Assistentin. Sie muss allerdings noch viel lernen. Und Sie müssten endlich wieder einmal unvoreingenommen ein Werk betrachten, Frau Straub. Wenn dieser Autokünstler so begabt ist, weshalb pinselt er sein Werk nicht auf Leinwände? Und wird damit reich und unausstehlich. Weil dieser Künstler den Kunstbetrieb unterwandern will. Das ist ein Anarchist, ein Genie. Ach was, ein Scharlatan und Nichtskönner. Genug der Diskussion. Wir müssen weiter. Im Pissoir an der Glockenstraße hat ein Künstler eine Bleistiftzeichnung hinterlassen. Das müssen wir uns ansehen. In dem Pissoir mief das fürchterlich und die Bleistiftzeichnung ist wahrscheinlich vulgär. Da kriege ich Atemnot. Das Vulgäre gehört zur Kunst, genauso wie das Poetische. Die Erotik ist eine Triebfeder, nicht nur für das Geschlechtliche. Ich glaube, ich muss an die frische Luft. So schlimm ist der Beef doch gar nicht. Richtig unerträglich wird es im Tram erst zur Stoßzeit. Sie ist allergisch auf Lacke. Wahrscheinlich hat sie deshalb für den Sprayer nicht viel übrig. Wo haben Sie denn heute Lack eingeatmet, Franka? Weiß nicht. Ist vielleicht nur psychosomatisch. Ich kann diese Pseudokunstwerke einfach nicht mehr sehen. Ihre Bronchien gaben pfeifende Geräusche von sich. Sie hyperventilierte und ihr Gesicht wurde rot wie eine Tomate. Frau Straub kümmerte sich derweil um das Kunstwerk. Und ich suchte das Weite, nachdem ich Frau Straub meine Handynummer anvertraut hatte. Bei der Polizei war ein Beamter gerade damit beschäftigt, Strichmännchen auf ein Kreuzworträtselheft zu zeichnen. Ich weiß nicht, Maloney, diese Künstler tun so, als müssten sie schrecklich leiden, um so etwas zeichnen zu können. Dabei genügt es ein wenig zu kritzeln und sich nicht viel dabei zu denken. Dann müsste in jedem Beamten ein großer Künstler schlummern. Die würden staunen, was für kreative Köpfe heutzutage Uniform tragen, Maloney. Einer meiner Kollegen kann auf einem Kamm Lieder der Rolling Stones blasen. Und eine Kollegin schnitzt Phantombilder. Die Köpfe sehen wie echt aus, Maloney. Diese Frau ist ein Genie. Und was ist mit dem Sprayer, der die Autos verschönert? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wo führt das hin, wenn jeder und jede mit einer Spraydose durch die Gegend spaziert und Autos vollsprayt? Das ist Sachbeschädigung. Das muss bestraft werden, Maloney. In den USA macht man mit Leuten, die Graffiti sprayen, kurzen Prozess. Was denn? Todesstrafe für Schmierereien? Diese Leute haben keinen Respekt vor dem Besitz anderer. Man müsste diesen Sprayern ein Haus schenken und ein Auto. Nein. Besser zwei Autos. Und dann, wenn sie sich daran gewöhnt haben, sollte jemand kommen, alles vollsprayen und schließlich sollte man ihnen alles wieder wegnehmen. Und wenn es sich bei dem Sprayer um einen echten Künstler handelt? Echte Künstler machen so etwas nicht. Echte Künstler, so wie wir sie mögen, beantragen Stipendien, Werkjahre und Ateliers. Echte Künstler sind wie Beamte, Maloney. Sie gehen verantwortungsvoll mit den Steuergeldern um. Echte Künstler malen also nur nach Dienstreglement. Ein echter Künstler kann auch Kunstwerke schaffen, wenn man seine Freiheit einschränkt. Sehen Sie sich einmal all diese Kirchenmalereien an. Hat dieser Michelangelo es nötig gehabt, Autos vollzusprechen? Natürlich nicht, Maloney. Als ich durch die regnerischen Straßen ging, dachte ich an eine Welt, in der alles nach einem dicken Dienstreglement funktionierte. Keiner drängte sich vor, keiner kam zu spät und keiner tat etwas, das den anderen den Tag verschönerte. Ich wollte gerade eine Bar betreten, als ich auf meinem Handy eine Kurzmitteilung erhielt. Kusterstraße 12, Parterre, las ich auf dem Display. Wenig später wusste ich mehr. Ich habe nichts verändert. Er liegt genauso da, wie ich ihn gefunden habe. Sie kannten den Sprayer persönlich? Ich habe ihn finanziell unterstützt. Sie sehen ja, in welch ärmlichen Verhältnissen er lebte. Er ist offenbar erschlagen worden. Und jemand hat ihn mit blauer Farbe vollgesprayt. Ein Barbar. Er hat nicht nur einen Menschen getötet, er hat auch der Kunst großen Schaden zugefügt. Haben Sie die Polizei verständigt? Nein, das geht nicht. Niemand darf erfahren, dass ich den Sprayer gekannt habe. Ich beziehe mein Gehalt von der Stadt. Und die Polizei hielt diesen Mann für einen Kriminellen und hat fieberhaft nach ihm gesucht. Ich bitte Sie, alle Spuren, die ich möglicherweise hinterlassen haben könnte, zu verwischen. Dann dürfen Sie die Polizei verständigen. Hier, das ist für Sie. Sie klaubte 5 artig gefaltete 200-Franken-Noten aus ihrer Jackentasche. Ich lächelte und steckte sie ein. Frau Straub hatte in der Aufregung alles Mögliche angefasst, aber nach einer halben Stunde konnte sie sicher sein, spurlos aus der Wohnung verschwinden zu können. Ich wartete eine weitere halbe Stunde ab, ehe ich die Polizei verständigte. Die Polizei bemühte sich darum, die an sich schon unordentlich eingerichtete Wohnung noch ein wenig chaotischer zu gestalten. Überall lagen Spraydosen herum und die wenigen Kleider, die der Tote besessen hatte, waren allesamt mit Farbklecksen markiert. Entsetzlich, Maloney. Dieser Geruch ist kaum auszuhalten. Ich wusste gar nicht, dass diese Lackfarben so penetrant stinken. Es gibt Leute, die sind süchtig danach. Einige ihrer Mitarbeiter scheinen daran auch schon Gefallen gefunden zu haben. Das sind neue Ermittlungsmethoden, Maloney. Aha. Neben Stofffasern, Hautpartikeln, Sperma und Fingerabdrücken wird seit neuestem auch der Geruch am Tatort registriert und eingesammelt. Und die Nasen der Beamten werden anschließend eingefroren und erst wieder vor dem Gerichtstermin aufgetaut. Wir haben für alles unsere Spezialisten, Maloney. Herr Rinderknecht zum Beispiel. Seine Nase ist besser als die eines Spürhundes. Und er hat das absolut perfekte Geruchsgedächtnis. Er kann sich noch nach Jahren an den Geruch eines bestimmten Menschen erinnern. Das überrascht mich nicht. Ihr Geruch verfolgt mich ebenfalls schon seit Jahren. Herr Rinderknecht hat die Gerüche von über 200 Tatorten in der Nase. Trifft er zufällig auf einen bekannten Geruch, dann können wir sicher sein, dass sich ein Verdächtiger in der Nähe befindet. Und weshalb schnüffelt er jetzt an meinen Schuhen herum? Damit er ihren Geruch anschließend aussortieren kann. Und weshalb trägt Herr Rinderknecht eine Augenbinde und Ohrenschützer? Damit er sich voll und ganz auf seinen Geruchssinn verlassen kann. Ich glaube, er will uns etwas mitteilen. Ist das Gebärdensprache? Herr Rinderknecht befindet sich in einer Art Trance, wenn er Gerüche aufnimmt. Er kann nicht sprechen, aber er kann uns Zeichen geben. Sehen Sie, jetzt macht er das Zeichen für Frau. Und jetzt tut er so, als würde er ein Schwert schwingen. Genau, Maloney. Das ist der Code für Mittelalter. Er hat den Geruch einer Frau aus dem Mittelalter erschnüffelt. So alt scheint mir dieses Haus auch wieder nicht zu sein. Vielleicht ist es eine Frau mittleren Alters. Der Beamte Rinderknecht nickte eifrig, ehe er sich an einem Stuhl zu schaffen machte. Er schnüffelte Stuhlbein für Stuhlbein ab, ohne jedoch auf weitere Erkenntnisse zu stoßen. Am nächsten Morgen traf ich auf einen begeisterten Klienten. Eine tolle Nachricht, Maloney. Endlich lohnt es sich wieder, das Auto zu waschen. Ich wusste, dass auf Sie Verlass ist. Sie hätten den Kerl nicht gleich erschlagen müssen, aber selbstverständlich übernehmen wir Ihre Anwaltskosten, falls man sie zur Rechenschaft zieht. Vielleicht meldet sich der Täter bei Ihnen und verlangt eine Provision. Vielleicht meldet sich aber auch nur die Polizei bei Ihnen. Schließlich hatten Sie ein tolles Motiv. Ach was, zudem habe ich ein Alibi. Der Mann wurde gestern ermordet am Nachmittag, wie ich hörte. Da war ich bei meiner Ernährungsberaterin. Ich mache eine Diät eigentlich. Habe ich sie nicht nötig, aber diese Ernährungsberatung, Sie wissen schon, was ich meine. Ihr Privatleben interessiert mich nicht. Sie gaben mir den Auftrag, nach dem Spreer zu suchen. Jetzt ist er tot und ich ohne Auftrag. Schicken Sie mir eine Rechnung, ich werde sie großzügig aufrunden. So, jetzt ist es gleich soweit. Übrigens, in der Nachbarschaft stoßen wir auf die gute Nachricht an. Möchten Sie nicht vielleicht auch einen Schluck? Ich sagte ihm, dass Leichen in meinem Beruf nicht zu den guten Nachrichten gehörten. Er aber begann fröhlich ein Lied zu pfeifen. In meinem Büro traf ich auf eine junge Frau, die durchaus Ernährungsberaterin hätte sein können. Sie wissen schon, was ich meine. Ernährung interessiert mich nicht. Das ist aber bedauerlich. Ich hätte Sie gerne zu einer Pizza eingeladen. Ich esse um diese Zeit nur Mineralwasser. Und trinken dazu etwas Schokolade. Ich bin aufgeregt, deshalb bringe ich alles durcheinander. Ich bin hier, damit Sie meinen Bruder umbringen. Und wie hätten Sie es denn gerne? Gestochen oder gewürgt? Natürlich umgekehrt. Sie sind hier, damit Ihr Bruder mich umbringt? Ich bin hier, weil mein Bruder ermordet worden ist. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie seine Leiche entdeckt haben. Ihr Bruder war der Spreer? Mein Bruder war ein Psychofall. Er hatte soziale Probleme. Umgekehrt, er war ein Sozialfall und er hatte psychische Probleme. Und er schaffte sich eine Menge Feinde, weil er des Schweizers liebstes Stück, verunstaltete. Mein Bruder hat auf Autos gesprayt, weil er Autos liebte. Leider konnte er sich kein eigenes leisten. Autos, so sagte er, sollten wie Menschen sein, ganz individuell. So war er, mein Bruder. Und Sie haben einen ganzen Satz ohne Verdrehungen auf die Reihe gekriegt. Wenn ich mich funktioniere, dann konzentriert es. Was zu beweisen wäre. Wie bitte? 500 im Tag plus Spesen. Können Sie sich mehrtägige Ermittlungen leisten? Und was ist, wenn die Polizei den Mörder vor Ihnen findet? Wir sollten realistisch bleiben. Also gut. 4 Tage. Das ist mein ganzes Feriengeld. Zu Hause ist es sowieso am schönsten. Der Mörder meines Bruders muss hinter Gitter. So schnell wie möglich. Sehen Sie? Jetzt verspreche ich mich nicht mehr. Sie lächelte stolz und ich bat sie um einen Vorschuss. Sie kramte einen 100er hervor und ich erinnerte mich an die 5 anderen Noten, die mir Frau Straub zugesteckt hatte. Ich verabredete mich mit der Kunstexpertin im Kunsthaus. Viele Künstler sind Versager im richtigen Leben. Es gelingt ihnen nicht, Energie für das aufzuwenden, was wir den Alltag nennen. Die Künstler leben ständig in einem Hochgefühl, das aber auch in tiefste Depression kippen kann. Darin unterscheiden sich Künstler und Privatdetektive nicht groß. Mich würde interessieren, was Sie für ein Verhältnis zum Totensprayer hatten. Nicht, was Sie jetzt denken. Ich unterstütze junge Künstler um der Kunst willen und nicht, um sie in mein Bett zu kriegen. Die Sexualität hat in meinem Leben immer eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Kunst ist meine wahre Leidenschaft. Wusste jemand von Ihrem finanziellen Engagement? Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr großzügig sein kann, wenn ich von einem Künstler oder einer Künstlerin überzeugt bin. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht locker lasse, bis der Täter oder die Täterin gesteht. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Ich möchte lediglich meinen Job behalten. In 2 Jahren werde ich pensioniert. Ich setze doch nicht meine Rente aufs Spiel. Das taten Sie bereits, als Sie den Sprayer unterstützten, ohne die Polizei über seine Identität zu informieren. Ach, hören Sie doch auf. Diese Idioten von Eigenheimbesitzern sind es doch nicht wert, dass ihretwegen ein Genie ins Gefängnis wandert. Womöglich hätte man aus dem jungen Mann einen Fall für die Psychiatrie gemacht. Suchen Sie den Mörder in den Reihen jener Leute, deren Eigentum er aufgewertet hat. Diese Banausen wussten und wissen nicht, was sie tun. Womit ich wieder bei meinem ersten Klienten gelandet war. Tatsächlich meldete sich dieser wenig später bei mir und bat mich, ihn in einem Frisiersalon zu besuchen. Als ich dort eintraf, war mein Klient die Hauptattraktion. Das war ein perfider Überfall. Eine Hinterlist. Ein Kapitalverbrechen. Die grüne Farbe steht Ihnen nicht schlecht. Man hat mich meines Haupthaares beraubt. Dieser Lack ist nicht auswaschbar. Alles muss weg. Ich werde tagelang kahl und gedemütigt durch die Straßen gehen. Was genau ist geschehen? Beim Schulhaus ist es geschehen. Ich bin ab und zu dort und beobachte die Jugendlichen beim Sportunterricht. Diese Anmut, diese Grazie, naja, Sie wissen schon, was ich meine. Und plötzlich macht es Platsch und ich sehe nichts mehr. Einen ganzen Kübel Farbe hat man auf mein Haupt gegossen. Die Täter müssen mich beobachtet haben. Ich verlange Satisfaktion, Malone. Kümmern Sie sich darum, Malone. Er wetterte noch ein wenig weiter, als der elektronische Scherkopf seine Haare bündelweise auf die helle Schürze fallen ließ. Sein Schädel glänzte, als die Prozedur zu Ende war, und ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, laut lachen. Als ich mich am Tatort des Farbüberfalls umsah, machte ich eine überraschende Entdeckung. Eine der Lehrerinnen sah meiner neuen Klientin verblüffend ähnlich. Sie trug trotz der enormen Hitze dunkle Handschuhe und war ganz offensichtlich ziemlich aufgeregt. Was soll das? Ich habe Sie engagiert, um den Bruder an meinem Mord aufzuklären. Also jetzt bin ich wieder total durcheinander. Den Mord an meinem Bruder sollen Sie aufklären und nicht mir hinterher schnüffeln. Vielleicht habe ich mich unsterblich in Sie verliebt und lauere Ihnen deshalb hier auf. Das ist sinnlos. Ich bin bereits vergeben. Mein Freund lebt in San Francisco schon seit einem Jahr. Er wollte sich das Rauchen abgewöhnen und jetzt ist er geblieben. Und ich wandere demnächst nach Dubai aus, um mir das Trinken abzugewöhnen. Vorerst aber bleibe ich hier und löse verzwickte Kriminalfälle. Zum Beispiel jenen mit der grünen Farbe. Sie sprechen in Rätseln. Und Sie wissen ganz genau, was ich meine. Herr Metzger wurde auf diesem Schulhausareal mit Farbe übergossen. Und Sie tragen in dieser Bruthitze Handschuhe. Meloni zählt Farbe und Handschuhe zusammen und das Ergebnis sind Farbflecken auf der Hand. Na und? Dieser Mann ist am Tod meines Bruders mitschuldig. Er hat eine regelrechte Kampagne gegen meinen Bruder gemacht. Sogar im Fernsehen hat er gegen meinen Bruder gewettert. Kein Wunder, dass dann jemand durchdreht und meinen Bruder tötet. Es ist doch schön zu hören, dass Sie trotz der Aufregung alle Sätze einwandfrei über die Lippen bringen. Es geht, wenn ich innerlich meditiere. Und äußerlich beben Sie wie ein kleiner Vulkan. Vielleicht sollte ich mich tatsächlich in Sie verlieben und mit Ihnen nach Dubai auswandern. Wir könnten Kamele züchten oder uns gegenseitig Kakteen um die Ohren schlagen. Niemand unternimmt etwas, um den Mörder meines Bruders hinter Gitter zu bringen. Ich bezahle Sie nicht, um sich mit mir zu unterhalten. Ich kenne genug Leute, die sich mit mir unterhalten. Intelligente Leute, sensible Leute, gebildete Leute. Sie aber sind ein Tatmensch, also tun Sie endlich etwas. Ich lächelte säuerlich und gab ihr den Hunderter zurück, den sie mir vorgeschossen hatte. Schließlich hat auch unser Eins eine Ehre und zudem hatte ich noch immer die Noten von Frau Straub in der Brieftasche. Diese war wenig begeistert, als ich ihr meinen Plan verriet. Ich sehe nicht ein, weshalb ich im Fernsehen auftreten sollte. Sie könnten der Menschheit verkünden, dass der Sprayer in seinem letzten Werk einen Hinweis auf den Mörder versteckt hat. Sozusagen prophetisch. Künstler sollen angeblich zu so etwas fähig sein. Und was versprechen Sie sich davon? Der Täter wird durch eine solche Aussage aus der Reserve gelockt. Und ich ins Zentrum des Interesses? Nein, das mag ich nicht. Sehen Sie die Figur da drüben? Ein Mann, der nach Hause wankt. Vermutlich hat er gerade 5 Gläschen zu viel getrunken. Nicht der Mann, das Bild an der Hauswand. Eine billige Kopie, falls Sie nicht ausgelastet sind, hätte ich einen Auftrag für Sie. Soll ich Strichmännchen auskundschaften? Meine Assistentin, Frau Verona, ist spurlos verschwunden. Vermutlich hat sie es nicht mehr ausgehalten in ihrer Nähe. Nur das mag schon sein. Aber dann soll sie es mir von Angesicht zu Angesicht sagen. Frau Verona ist eine ausgezeichnete Hilfskraft. Aber leider eine lausige Kunstkennerin. Nur weil sie den Sprayer nicht so toll fand wie Sie. Ach, das war nur Neid. Frau Verona versteht sich selber als Künstlerin. Mit 15 wurde sie das erste Mal verhaftet, als sie eine Hauswand vollsprayte. Aber künstlerisch wertvoll war das leider nicht. Frau Verona ist ebenfalls eine Sprayerin. Und ich bot ihr an, für mich zu arbeiten. Als erfolglose Künstlerin wäre sie früher oder später zum Sozialfall geworden. So aber hatte sie eine Beschäftigung. Und die Gesellschaft musste eine untalentierte Künstlerin weniger subventionieren. Sie überquerte, ohne sich groß umzusehen, die Hauptstraße und inspizierte eine Hauswand, auf der mehrere kleinere Farbflecke zu sehen waren. Ich fuhr zurück in mein Büro und wurde wenig später von Herrn Metzger kontaktiert. Offenbar trieb ein neuer Sprayer sein Unwesen. Das ist die Höhe. Das ist unglaublich. Das ist empörend. 7 Autos wurden in der vergangenen Nacht vollgeschmiert. Hört das denn nie mehr auf? Und wieder hat niemand nichts gesehen. Dies ist ein friedliches Quartier. Hier gehen die Menschen zeitig schlafen, um sich für den nächsten Arbeitstag zu rüsten. Und das wird schamlos ausgenutzt. Und wissen Sie, wann ich zum letzten Mal hier eine Polizeistreife in der Gegend gesehen habe? 1992, im September, als man Herrn Rutheshauser verhaftete. 1 Million hatte unterschlagen, aber niemanden verletzt dabei. Auch kein Auto. Ich werde mich heute Nacht auf die Lauer legen. Ich lege mich zu Ihnen. Sie wissen schon, was ich meine. Wir müssen diesem Kerl das Handwerk legen. Ich besitze ein Jagdgewehr und eine Harpune. Und ich besitze so etwas wie Verstand. Ja, ich verstehe schon, dass Sie nicht in Verdacht geraten möchten. Aber wir könnten die Leiche woanders hinbringen. Ich habe dabei einen Krimi gesehen. Da wurde eine Leiche in frischem Beton versteckt, im Fundament eines Hauses. Mein Schwiegersohn baut gerade. Na, Sie wissen schon, was ich meine. Es reicht. meine Rede. Meine Rede, es muss wieder Ordnung herrschen an der Dussmannstraße. Übrigens, die Anwohner unterstützen mich bei meinem Vorhaben, in die Politik zu gehen. Ich bin deshalb auch daran interessiert, natürlich, dass kein Blut an meinen Händen... Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Nachdem ich ihm meine Vergangenheit als Rausschmeißer in ein paar netten Anekdoten näher brachte, willigte er ein, auf Waffengewalt zu verzichten. Ich verständigte die Polizei und zu dritt warteten wir nachts auf verdächtige Geräusche. Wir mussten nicht lange warten. Das ist überraschend. Vielleicht sollte ich mich privat um Sie kümmern. Ich meine, die Frau scheint ein wenig vom richtigen Wege abgekommen zu sein. Sie halten den Mund und sich zurück. Das ist ein Fall für die Polizei. Aber eigentlich bin ich für Schmierereien zuständig. Aber für Mord. Mord? Ich habe nichts getan. Das überlassen Sie getrost der Polizei. Im Namen des Gesamtkunstwerkes, Sie sind verhaftet. Wenn ich das gewusst hätte. Ich meine, die Frau sieht doch aus. Sie wissen schon, was ich meine. Sowas sperrt man doch nicht ein. Frau Verona gerät in Atemnot, wenn sie den Geruch von Lackfarben einatmet. Deshalb musste ich aufhören. Rudi hat mein Werk für mich vollendet. Wer ist Rudi? Und was hat das alles mit Mord zu tun? Rudi ist der Sprayer. Frau Verona ertrug es nicht, dass er den Ruhm erntete und sie nur verstopfte Bronchien. Jetzt reicht es, Maloney. Wer hat wessen Ruhm verstopft? Diese zierliche, anmutige Frau hat einen Mord begangen? Sie wollte Künstlerin werden und musste mit ansehen, wie ein anderer mit ihrer Idee berühmt wurde. Als er berühmt wurde, wollte er nichts mehr von mir wissen. Er sagte mir, ich sei unbegabt und launisch und viel zu dünn. Sie sind nicht zu dünn. Sie sehen ausgesprochen lecker aus, wenn ich das so sagen darf. Sie halten den Mund. Sonst werden Sie ebenfalls verhaftet. Ich bitte darum. Frau Verona, im Namen der neuesten Ermittlungsmethoden bitte ich Sie, sich in den nächsten 2 Wochen nicht zu waschen. Haben Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Es sind höchstens noch 2 übrig und eine davon hat auch schon einen Sprung. Der Beamte Rinderknecht hat am Tatort sämtliche Gerüche aufgenommen und registriert. Leider weilt Herr Rinderknecht in den Ferien. Deshalb kann er erst in 2 Wochen das, was er am Tatort gerochen hat, mit dem vergleichen, was er an Ihnen riecht, Frau Verona. Das stinkt zum Himmel. Soll ich Ihnen einen Anwalt besorgen? Herr Metzger bestand darauf, ebenfalls verhaftet zu werden. Später fanden einige Beamte in seiner Wohnung bunte Hefte, die anmutige und leicht bekleidete Jugendliche zeigten. Frau Verona erhielt mehrere Jahre aufgebrummt und ich flog nicht nach Dubai, kaufte mir dafür aber eine schöne Flasche Whisky. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Sprayer.